Zweitens. So geht es aber durch das ganze Alte Testament, begann er wieder. Dir sage ich ja nichts Neues, aber man muss es sich selbst möglichst oft vergegenwärtigen, um das Pharisäergeschwätz widerlegen zu können. Eigentlich sollte ja schon das Buch Josua genügen. So etwas von ununterbrochenen Massenmorden, von bestialischer Grausamkeit, von schamloser Raubgier und kaltblütiger List, die leibhaftige Hölle. Und alles im Namen Jehovas, nach seinem ausdrücklichen Willen. Nur die Hure Rahab, durch deren Verrat die Stadt Jericho den Juden zum Opfer fällt, weder Mensch noch Tier, weder jung noch alt bleibt am Leben, nur die Hure wird benedeit. Mit ihrer ganzen edlen Familie zusammen bekommt sie das Wohnrecht in Israel. Und was waren das für gutmütige Völker, die eins ums andere mit Stumpf und Stiel ausgerottet wurden? Von den Kanaanitern zum Beispiel schreibt Delitzsch, der doch die damalige Zeit gründlich durchforscht hat, auf allen Höhen, unter jedem schattigen Baum hätten sie dem Sonnengott und der heilbringenden Göttin Aschera Verehrung und Anbetung gezollt. Und er vergleicht diesen schönen poetischen Brauch mit der frommen Art unserer katholischen Dorfbevölkerung, in entlegenen Bergkapellen dem Höchsten zu dienen. Ich betonte, der einzige Josua ließ auf seinen Raubzügen 31 Könige mitsamt ihren Völkern niederhauen, darunter verschiedene, die sich ihm vertrauensvoll ergeben hatten. Immer wieder kommt das unheimliche Wort und ließ niemand überbleiben. Ich kann mir nicht helfen, das Pöbelvolk oder wenigstens seine Nachkommenschaft muss auch noch damals das gefügige Werkzeug, sagen wir schon, die Stoßtruppe der Juden gewesen sein. Nicht, weil es so scheußlich zuging, sondern weil die Kinder Israels seit jeher die gefährlichste Arbeit von übertölpelten Nichtjuden verrichten lassen, im Übrigen wohl auch jenen Völkern gegenüber, ohne das Draufgängertum ihrer vertierten Genossen zu schwach gewesen wären. Interessant ist die sichtliche Genugtuung, mit der jeder einzelne der erschlagenen Könige eigens aufgezählt wird. Man denkt unwillkürlich an den Propheten Jesaja, an die Stelle, wo er wie ein Besessener tobt, der Herr ist zornig über alle Heiden und so weiter. Er wird sie zum Schlachten überantworten, ihr Land wird zu brennendem Pech werden, eine Messschnur wird er darüber ziehen, dass es wüst werde, dass ihre Herren heißen müssen Herren ohne Land und alle ihre Fürsten ein Ende haben. Zwischen Jesaja und Josua liegen hunderte von Jahren. Aber in der ganzen Zwischenzeit sehen wir, hat sich an der infernalischen Wut auf das nicht-jüdische Königtum kein bisschen geändert. Und wird sich auch in aller Ewigkeit nichts ändern, fuhr er fort. Weder was unsere Könige noch was unser Führertum überhaupt betrifft. Das muss weg, und geht es nicht mit Gewalt, so geht es mit List. Ein starkes Führertum und dem Juden bleibt der Schnabel sauber. Stark ist aber ein solches nur, wenn es ganz im Volk aufgeht, wenn es bis ins Kleinste hinein dessen Wohlfahrt betreibt, wenn es im festen Glauben an dessen Wert von vornherein jeden fremden Einfluss ausschaltet, wenn es also nicht bloß national, sondern auch sozial bis auf die Knochen ist. Man sage, was man will, ich behaupte, es wird einmal eine Zeit kommen, wo alle Kernvölker der Welt so geführt sein werden. Und dann wird man mit Verwunderung erkennen, dass sie, statt sich wie bisher einander aufzureiben, sich gegenseitig achten und schonen. Denn dann hat es ein Ende mit dem Aufpeitschen der Ländergier, des Machtkitzels, des Argwohns, lauter Gefühle, die ja sowieso nur einzelnen wenigen, nicht aber der zutraulichen Allgemeinheit liegen. Hat es ein Ende mit dem verlogenen Anpreisen einer wahllosen Menschenverbrüderung, welche, wenn überhaupt, nur unter der Voraussetzung möglich wäre, dass man den ewigen Störenfried, den Juden, von vornherein ausschlösse. Dann aber wäre das Experiment überflüssig, die Völker vertrügen sich auch so.